Bevor ich meine Worte beginne, möchte ich die Menschen, die im Erdbeben in der Türkei und in Syrien ihr Leben verloren haben, bedenken. Erdbeben ist nur eine der gefährlichsten Naturkatastrophen auf der Erde. Was das Erdbeben eigentlich zu einer Katastrophe macht, ist nicht vorher getroffene Maßnahmen, nicht rechtmäßige Kontrollen, Gewinnerzielung, Materialdiebstahl, unwissenschaftliche Konstruktion und die unzureichende Erwartung und Intervention der Katastrophe selbst. Erdbeben kennt keine Grenzen, aber die Türkei verhinderte sogar, dass humanitäre Hilfe ankam. Die Regierung hat in den kritischsten Zeiten die Rettungsbemühungen verhindert, was zu einer Tragödie und einer Katastrophe des Jahrhunderts führte. Wir konnten nicht einmal trauern. Wir konnten unsere Leichen nicht begraben. Tausende von ihnen sind leider in den Trümmern verloren. Zehntausende werden noch vermisst. In der ersten Woche des Erdbebens wurden Schmerzen erlebt, die die Menschheit sich nicht vorstellen kann. Die Menschen hielten es für ein Wunder, die Leichen ihrer Angehörigen zu erreichen. Sie wurden in Reihengräben ohne Leichentuch beerdigt. Jede Sekunde standen wir einer weiteren Tragödie gegenüber. Niemals werden wir dies vergessen können. Anhand der Solidarität aus der ganzen Welt ab dem ersten Tag werden wir die Wunden dieser Katastrophe heilen. Frauen in der Türkei kommen dieses Jahr mit einer Trauer ins 8. März rein. Die Frauen waren ab dem ersten Moment bei den Trümmern, haben sich mit allen Mitteln schnell mobilisiert und haben Solidaritätsnetzwerke aufgebaut. Und diese Solidarität wächst von Tag zu Tag. Wie alle Frauen auf der ganzen Welt gehen wir auch am 8. März auf die Straßen, welches wir als Ort für Widerstand, Rebellion und Solidarität sehen. Wir werden getötet, gefoltert, eingesperrt, ins Exil gezwungen. Aber wo immer wir sind und koste es, was es wolle, standen wir Schulter an Schulter. Für das Leben und Identität der Frau erheben wir am 8. März überall unsere Stimme gegen den Patriarchat. Wir haben zusammen protestiert, sind zusammen solidarisch geworden und haben unsere Rechte in diesem Kampf einer nach der anderen verteidigt. Gemeinsam haben wir unsere Stimme gegen die Ausbeutung unserer Arbeitskraft erhoben. Wir stehen gemeinsam gegen Gewalt und Diskriminierung der Frauen. Wir kämpfen und sind die Stimme der Frauen, die von Verwandten getötet werden. Wir wissen, dass Femizid auf der ganzen Welt weit verbreitet ist und die Mörder von den Regierungen geschützt werden. Des Weiteren wissen wir, dass diese Morde geschlechterspezifisch sind, die mit Hass auf biblisches Geschlecht erzielen und politisch sind. Und wir wissen sehr wohl, dass es politische Morde gibt. Wir heben unsere Stimme gegen die Mörder unserer Schwestern und das System, das die schützt. Steigende Widerstände der Frauen auf der ganzen Welt zeigt deutlich, dass wir nicht allein sind, dass wir Recht haben. Angesichts dieser Solidarität sind männlich dominierte Mächte gezwungen, einen Schritt zurückzutreten. Es besteht kein Zweifel, dass der Kampf jeder Einzelne und der gemeinsame Kampf aller Frauen der Welt dazu geführt hat, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Wir sind wir sind gemeinsam erfolgreich. Dieses Jahr ist der 4.8. März, den ich im Exil erlebe. Vielen Dank, dass Sie mich für diese Rede ausgewählt haben. Ich fühle mich geehrt und geliebt. Ich bin dankbar für diese wertvolle Gelegenheit. Ich danke alle beteiligten Frauen, Frauen des Bündnisses, liebe Frauen, die am 8. März auf die Straßen gehen, um sich zu verteidigen, die sich hier treffen und Schulter an Schulter noch einmal für die Rechte der Frauen zu kämpfen und die, die es möglich gemacht haben, dass ich heute euch treffen kann. Aus meiner Heimat, meinem Land, meinem Lebensraum gerissen, ins Exil gezwungen und im Exil leben zu müssen, ist eine Folge des Angriffs der Regierung auf das kurdische Volk und auf den Kampf der kurdischen Frauen. Liebe Freunde, die mich in dieser Stadt mit Liebe aufgenommen habt, seid für mich und Millionen anderer Menschen, die das gleiche Schicksal erlitten haben, eine große Hoffnung und Motivation. Wo immer wir sind, wir setzen den Kampf der Frauen fort. Ich bin die direkt gewählte Oberbürgermeisterin einer Großstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Kurz nachdem ich mit meinem Amt begonnen habe, wurde ich mit ungerechten und rechtswidrigen Anschuldigungen aus meinem Dienst entfernt. In den Städten der Türkei, die bei den letzten zwei Kommunalwahlen von kurdischen Wählern gewählt worden sind, wurden die gewählten Bürgermeister abgesetzt und die Kommunalverwaltungen ersetzt. Zwangsverwalter werden an ihrer Stelle ernannt. Vom Volk gewählte Abgeordnete können nicht mehr zusammenkommen. Das Volk kann das Budget nicht verwalten. Dieses Regime ist eindeutig ein Kolonialregime. Wenn in einem Land das Wahlrecht der Bürger missachtet wird, dann ist es nicht mehr möglich, über grundlegende Menschenrechte zu sprechen. Wir haben eine Verwaltung ausgeübt, die friedlich, gerecht ist und Frauen gleich behandelt. Gleiche Vertretung bei allen Wahlen und wir haben das Co-Präsidentschaftsmodell eingeführt. Frauen wurden in jeder Kommune gewählt. Wir gründeten in Kommunen Fraueninstitutionen und kämpften gewaltig gegen Femizide. Nur weil ich den Co-Vorsitzmodell verteidigt und umgesetzt habe, werde ich angeschuldigt, Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein und ich wurde angeklagt. Aber tatsächlich angeklagt wurde ein großes Volk und kurdisches Frauen, deren Identität und Wahlrecht ignoriert werden. Dies ist ein Angriff auf die Frauenkämpfe. Die Teilhabe von Frauen am Leben, ihre Stimme und Entscheidung in der Politik führt zu sozialem Frieden und gesellschaftlichem Wandel. Eine friedliche Gesellschaft kann nur durch Miteinbeziehen der Frau in alle Entscheidungen möglich sein, vor allem in Themen, die sie selbst beschäftigen. Wir wissen, dass die Frau die Schöpferin des Lebens sind. Gesellschaftlicher Wandel und Freiheit ist erst möglich, wenn die Frauen völlig frei sind. Die Philosophie der kurdischen Ausdrucksweise Jin Jian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, wird von einer natürlichen und freien Gesellschaft abgeleitet. Und wir, die kurdische Frauenbewegung, halten daran fest, dass wir definitiv dieses freie und friedliche Leben etablieren werden. Wir begrüßen denn im Iran mit der Philosophie von Shinjian Azadi entstandenen Widerstand gegen das unterdrückerische Mullah-Regime. Ich verneige mich vor der Solidarität der Frauen, der Freiheitskampf der Frauen mit Vorstand der Frau gegen das Regime geht mit großer Widerstand weiter. So glaubt die Regierung in der Türkei vorschreiben zu wollen, wie die Frau sich zu kleiden hat und wie viele Kinder sie kriegen sollte. Es gibt Diskurse über die Beschreibungen und Vorgaben von einem akzeptablen Frauenbild. Frauen werden jeden Tag brutal ermordet, aber die Justiz schützt den Mann. Nicht der Mörder wird angeklagt, sondern die ermordete Frau wird verantwortlich gemacht und als sie gezeigt. Wir sehen, dass die Mörder der Frauen durch die Gesetze der Staat geschützt werden. Wir sagen, es ist rein politisch. Wir werden in keiner Form und Schema die Männer für uns vorsehen reingehen und reinpassen, weil wir Entscheidungen über uns selbst, unseren Körper und unser Leben treffen. Genau vor dieser politischen Macht hatte die Regierung am größten Halt. Daher wurde der Kampf der Frauen und die kurdische Frauenbewegung zum Angriff der staatlichen Gewalt. Das Bruch und Nicht-Einhalten der Istanbul-Konvention, der Gesetze, der internationale Konventionen, die eigentlich mit Grundgesetz vereinbart sein sollten, führen zu vermehrten Femizide und machen die Frauen noch wehrlos. Eine mit absoluten Verboten ausgelegte Staatsverwaltung auf fast allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere der Frauen, erzielt ihnen den Atemrauben. Allerdings haben die Frauen mit einer starken Entschlossenheit und Willenskraft ein großes Solidaritätsnetzwerk aufgebaut, um ihre gestohlenen Rechte zurückzuerlangen. Trotz Verbote kommen jährlich in Istanbul bei der Nachtdemos Frauen mit ihrer Vielfarbigkeit zusammen. Dieses Jahr sehen wir ein starkes Solidaritätsnetzwerk im Erdbebengebiet. Ich grüße Sie und diese Solidarität von ganzem Herzen. Mein Herz ist bei den Menschen, die von Erdbeben betroffen sind. Unser Kampf und unsere Entschlossenheit wachsen mit euch. Wo immer wir sind, sind Frauen die Heimat der Frauen. Ich grüße Sie noch einmal mit diesem Glauben. Es lebe Achenmar, es lebe die Frauensolidarität, es lebe internationaler Frauenkampf. Jin Jian Azadi.